Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Hallo, hallihallo, hallöle. Ich bin René. Und ich bin Holger. Genau. Schön, dass du heute wieder da bist. Ja, hohe Zeit, ne? Wir haben ja schon lange nicht miteinander gesprochen. Und ja, wenn du nicht da bist, habe ich keinen zum Quatschen. Ja, dann musst du dir mal ein bisschen Abwechslung ins Haus holen. Ja, mir kam das auch schon. Ich hatte schon einen Anruf gehabt von jemandem, der bedauert hat, dass er lange nicht dabei war, glaube ich. Rudi. Nee. Marin. Ja. Oh, ich dachte, ich habe schon einen Schreck bekommen auf dem iPad, was hier auf dem Tisch liegt, ist gerade der Bildschirm so weggefahren und ich habe so im Augenwinkel gesehen und ich dachte, das fällt, weil der Bildschirm ja kleiner wurde. Ja, auch so. Ja. Ja, was hat sich getan? Achso, wir müssen erstmal sagen, du bist der Folgenverantwortliche. Folge Nummer 17, super. Folge Nummer 17 ja. Und wir haben den 16 Juni, haben wir schon geschafft. Juni 2000. Popschutz ohne. Ja, Juni 2011. Ja. Ja. Ach so, für die Ewigkeit jetzt. Natürlich, wenn jetzt Leute das in 10 Jahren hören, dann sagen würden die schon gern wissen, wann waren das? Guck mal, was die damals so erzählt haben. Früher, als sie noch jung waren. Ja, so jung kommen wir auch nie wieder zusammen. Ja, wohl wahr. Der 24. ist heute übrigens. Das ist, glaube ich, wurscht, aber wen es interessiert. Gestern war Feiertag, ne? Gestern war Feiertag überall, außer nicht in Berlin, genau. Aber was haben die denn gefeiert? Frohnleichnam. Achso, das konnte mir nämlich keiner sagen. Ich glaube, Frohnleichnam war. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, was dahinter steckt, aber ja, vielleicht okay, will man manches auch gar nicht wissen, wenn ich so an Leichnam denke. Was mir übrigens beim iPad noch einfällt, mir ist neulich aufgefallen, dass das iPad alle 5 Minuten 1% Akkuleistung verliert, wenn es eingeschaltet ist. Echt? So viel? Dachte ich auch, dass es viel wäre. Dann habe ich mal hochgerechnet. Das sind mal locker 10 Stunden, die es durchhält. Ja. So gut. Ja. Wie gut. Haben sie auch angesagt, ne? Ich dachte, wir wollen jetzt feststellen, dass es ein iPad 2 gibt. Und das gibt's doch schon lange. Ja, ich weiß. Ja, juckt mich nicht. Für alle da draußen, die ein iPad 2 haben. Ich habe heute das Gerücht gehört, dass das iPhone 5 in diesem August kommt. Echt? Aber es ändert sich bestimmt noch 10 Mal. Hatte ich erzählt, dass ich mir mal so einen Sack Reis holen wollte und den dann in Gesprächen an bestimmten Stellen fallen zu lassen? Also umzuschubsen. Das wäre jetzt so eine Stelle gewesen. Ja, bist du unzufrieden mit deinem iPhone? Meine Lautsprecher sind kaputt. Reparatur nicht machbar. Bestimmt, aber ich sehe nicht ein, wenn ich im August dran bin mit Vertragsverlängerung, nicht denn ein neues haben könnte, bis da nochmal Geld reinzustecken. Ja. Ja. Jetzt wollte ich was sagen, und zwar ja. Ach, hast du gesehen? Ich habe noch das Spielzeug gestehen. Nee, hab ich nicht gesehen. Das steht so unterm Tisch. Ach so. Ja, du musst jetzt nicht aufstehen. Ich sehe es nicht. Ja. Das, den Hall kenne ich aber schon. Nee, das ist der hier oben. Ja. Boah. Was denn? Zeig mal. Warte. So. Holger und René spielen Tropfsteinhöhle. Nee, ist ein, du hast zu viel Geld. Nein, habe ich nicht gekauft. Sondern geschenkt gekriegt. Nee, habe ich geborgt bekommen. Geborgt? Ja. Du bist ein Borger. Ein Borger, genau. Na, ich war neulich bei einem Freund und Kollegen gewesen und habe das da in der Ecke stehen sehen. Und wo du die Kamera her hast. Nee, das ist ein Ach so. Chef und Kollege. Achso. Und dann habe ich Freund. Nee, Freund und Chef, so mein so. Nee, und dann habe ich ihn. Nee, er hatte mir erzählt, dass er so ein Gerät hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er es mir mal zeigt. Und weil er gerade nicht Gitarre nur spielt, gucken, nicht anfassen, hat er gesagt, na los, nimm's mit. Und dann hatten wir neulich, also es ist wie gesagt auch ein Kollege und Geschäftspartner, und wir hatten über ein Projekt gesprochen und irgendwie sind wir beim Besprechen des Projektes vom Thema abgekommen und kamen auf die Idee, mal Audio-Tennis zu machen. Weißt du, was Audio-Tennis ist? Nee. Dann möchte ich das mal erklären. Also Audio-Tennis ist Tennis, wisst ihr, wie es ist? Da geht's mal hin und her. Ja. Der eine spielt dem anderen immer den Ball zu. Ja, geht auch ohne Stöhnen. Ach so, ich dachte, und ihr habt euch jetzt gegenseitig Stöhnnachrichten. Nee, und Audio-Tennis ist so, also ich weiß nicht, ob es Audio-Tennis gibt, wir haben es jetzt einfach so genannt. Ja. Er schickt mir eine Audiodatei, in der er irgendwas gemacht hat, ne? Zum ich Beispiel. Ups, denn? Es ist einfach losgegangen. Nein, und zwar fängt er an, mir ein, er hat mir geschickt ein Schlagzeug. Das hörte sich so an. Jetzt lädt es eine Weile und dann erschrecke ich mich wieder, wenn es auf einmal anfängt. Ja, und ich habe dann auf diese Spur quasi was Neues draufgespielt. Ja. Ja, cool. Internet ist so langsam, er lädt gerade ein YouTube-Video. Das ist ja eine Organisation. Schlimm. Entschuldige, ich habe Freizeit. Ja, nee, und ich habe dann, um dem vorzugreifen, während er lädt, da ist es. Das hat er mir geschickt, ne? Und ich habe jetzt dazu eben was eingespielt, und zwar habe ich mit ihm Gitarre. Eingespielt, genau, folgendes. Ich wusste es. Ja, logisch. Flöte kann ich nicht, noch nicht. Triangel. Ich habe ihm dann das hier, was wir gleich hören. Wenn es dann fertig geladen hat. Wenn es dann fertig geladen hat, dann habe ich... Jetzt bräuchte man so eine Fahrstuhlmusik. Genau, das habe ich eingespielt auf der Gitarre und das haben wir dann zusammengemischt quasi, was dann im Ergebnis ungefähr so. Der lädt noch gar nichts. Der lädt noch gar nicht. Was im Ergebnis dann so klingt, wie wir gleich hören. Dann hat er daraufhin wieder was eingespielt, den Bass, und jetzt bin ich quasi am Zug, da irgendwas raufzuspielen. Ne? Ja. Cool. Das habe ich ihm geschickt und dann hat er seinen Bass raufgespielt und das hört sich jetzt im Endergebnis dann eben so an. Es lädt wieder nicht. Danke, Holger. Du bist echt der gute technische Advisor hier. Ja, ich merke, heute läuft bei dir irgendwie gar nichts. Ja, ich, du, weil die Stecker hier steckt. Und ich sag dir, ich hatte... Batterien alle, warum sind eigentlich immer die Batterien alle? Du, das ist ein Problem, was ich so hasse. Ich saß hier gestern so im Frust. Ja, ja, habt ihr hier irgendwie einen Luftabnehmer oder so? Keine Ahnung. Nee, na, wenn wir... Ne, ja, das ist jetzt quasi dann das Stück mit... Darf ich das eigentlich schon öffentlich machen? Ich weiß es gar nicht. Egal. Genau. Jetzt. Finde ich gut. Ja, und jetzt muss ich halt wieder was raufspielen, ne? Und so geht das dann hin und her. Dann macht man wahrscheinlich mal irgendwann Gesang dazu. Und ja, das ist halt Audio-Tennis. Ja. Nicht schlecht. Ja, macht Spaß. Gibt es übrigens auch mit Bildern, ne? Könnte man auch so machen. Der eine malt das eine, dann malt der andere da was rauf und dann... Ja. Das heißt übrigens dann Photoshop-Tennis und das gibt's wirklich so unter dem Namen. Ja, macht ihr das auf Arbeit immer? Wir kamen drauf auf Arbeit. Und zwar kamen wir nur drauf, weil, wir unterhielten uns über das Gerät, was er mir halt geborgt hat. Ja. Ne? Und da erzählte mir, dass er noch ein anderes Gerät hat und dann sage ich, hä, was machst du damit? Und so ein Drumcomputer. Mhm. Und dann kam er irgendwie drauf, na, damit müssen wir jetzt irgendwas tun. Ne? Na ja, du hast ja noch deinen K-Assilator. Den würde ich dir auch gerne zum Einsatz bringen. Ach, siehst du? Ja. Cool. Genau. Naja, und hier gestern saß ich und hab halt so soundtechnisch rumgespielt mit der E-Gitarre, mit dem Teil, und ich saß in hier in Strippen eingewickelt. Ja, also wenn du an der Gitarre hast, den Verstärker, dann hast du das Effektgerät und Verstärker drin, und ich saß hier in den Strippen eingenuddelt und mit dem Aufnahmegerät, dann waren die Batterien leer und es war echt, ich war echt gefrustet. Also manchmal, man ist es halt einfach gewohnt, dass Sachen einfach funktionieren, und wenn es dann mal nicht so ist. Ja, ich weiß auch nicht. Oder vielleicht ein Sponsoring und Endorsement-Vertrag mit einem Batteriehersteller. Wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich heute, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, aus allen Geräten, die hier so rumstehen, die Batterien rausgemacht, um zu gucken, dass wir irgendwie zwei volle finden. Okay. Ja. Das ist so schlimm. Habt ihr kein Ladegerät? Ich habe mir gekauft von Sony so ein Dings mit Ladegerät. Die Akkus habe ich ja hier mal drin gehabt. Die halten ja nicht mal eine Sendung durch. Ja. Ich finde Sony blöd. Ja, ich wollte neue Akkus holen. Ich jetzt auch. Nee, die sind neu. Das Gerät ist neu gekauft, die Akkus sind neu gekauft. Und ich dachte, cool, jetzt nie wieder Batterieprobleme. Ja, denkst du? Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Ich will wahrscheinlich doch ein Netzteil. Oder du musst mal gucken, wie viel Milliampere-Stunden die Batterien haben. Was, umso mehr Milliampere-Stunden die haben, umso länger halten die. Ich habe das Teuerste genommen, was gibt, damit es lange hält. Nee, keine Ahnung. Ja, Schlechtes muss nicht günstig sein, ne? Ja, genau. Den Spruch hatten wir. Ich hatte das Problem jetzt mit einem HDMI-Kabel. Ich hatte ja mir eine neue Konsole geholt, hatte ich ja geschrieben. Ja, das habe ich nicht verstanden. Du hast eine neue Xbox. Aus welchem Grund? Wie kriegt man einfach eine neue Xbox? Ja, nicht einfach so. Ich musste meine alte, habe ich abgegeben, meine alte Xbox. Ich gebe meine alte doch auch nirgendwo ab und kriege eine neue dafür. Ja, die musste ein paar Voraussetzungen haben, sprich, kaputt sein. Nicht manipuliert sein und ja. Die haben tatsächlich eine Aktion gemacht, hier Xbox umtauschen. Ja, nicht umtauschen, also ja, also wie gesagt, das Siegel von Microsoft muss noch drauf sein, dass die Konsole nicht geöffnet ist, die müsste noch funktionieren. Ja. Die musste eine 60 GB Festplatte haben. Ja. Und das ganze Zubehör, was da alles dabei ist, muss halt auch, also, ja, musst du dabei das sein. Das wird bei 80% der Leute, die eine Xbox haben, sicherlich der Fall sein. Er meinte, da sind schon einige angekommen, wo der Controller nicht dabei war und ja, okay. Gas und Plankeks und so. Und deswegen hat er bei mir erstmal geguckt, ob alles vollständig ja. ist. War so, da musst du noch irgendwie 2 Spiele abgeben. Okay, gut, da habe ich dann so Spiele genommen, wo ich eh kein Geld mehr kriege für, also 5 oder 10 Euro. Und dann musst du nochmal 65 Euro draufzahlen. Achso, na gut. Ja, und dann kriegst du eine aktuelle Xbox? Genau. Oder das die heißt, von jemand anders? Nee, ich habe jetzt eine nagelneue, das neueste Modell. Also es gibt ja jetzt schon die nächste Generation von der Xbox 360. Ja. Das heißt, die ist schlanker, die ist technisch ein bisschen besser. Also sprich, bei der alten Xbox war das Problem, dass die tierisch laut war, weil die irgendwie einen riesen Lüfter hatte und schnell heiß geworden ist und so. Und das, die hat immer einen Krach gemacht. Ey, das finde ich aber echt cool. Also das finde ich mal echt cool. Genau, ja. Und jetzt habe ich mit 250 GB. Und das ist Microsoft gewesen, ne? Ja. Cool. Warte, jetzt. Microsoft. Also, warte mal. Wir müssen das irgendwie besser abschließen. Microsoft ist ja eigentlich gruselig. Eigentlich schon. Deswegen, eher so hier. Microsoft. Ja. Nee, aber das ist ja cool, dass sie sowas machen. Ja, dachte ich mir auch. Und dann bin ich hin und ich habe schon ein bisschen bangiger, weil auch der Karton nicht so gut ganz war, also okay, dachte ich mir. Wenn ich schon nicht rumzicken. Und das Ding ist ja, ich habe ja eine ganz alte Xbox, also erste Generation, und da waren 20 GB Festplatte drauf und ich habe irgendwann mal auf 60 nachgerüstet. Nicht schlecht. Da weiß ich, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt und ja. Auf jeden Fall haben die ja doch nicht rumgezickt. Nicht schlecht, ja. Verstehe ich zwar nicht, warum die das machen, aber ja, gut. Keine Ahnung. Wenn das jeder Hersteller machen würde. Tja. Na, wir hatten mal Würstchentag bei uns auf der Arbeit. Also sprich, einer hat Würstchen mitgebracht, ich habe dann gleich mal Brötchen mitgebracht. Jeder sein Würstchen gezeigt. Nein, so eine Schweinerei machen wir nicht. Ja, und dann haben wir das Ganze hier zusammengelegt. Jeder hat sich dann das genommen, was er bezahlt hat. Ja. Und dann war, die Rechnung müsste ja dann eigentlich aufgehen. Ja. So, komischerweise ist aber Geld übrig, Elina. Ich gesagt, das machen wir jetzt so oft, dass ich mir mein neues Auto kaufen kann. Nicht schlecht. Naja, haben wir denn doch nicht gemacht. Ja. Was haben? Ich sehe, du hast eine To-Do-Liste. Nee, ich habe nur so ein paar Notizen gemacht, was ich so die Woche erlebt habe. Lustige Sachen, interessante Sachen. Dein komisches, wie hieß denn das noch gleich? Auto, nee, Radio-Dingens. Funkgerät. Ja. Warum ist das Radio? Radio ist Funkgerät. Ja, du hast, ja, genau. Yeah, weil du da dein Funkgerät. Ja, cool, ich suche gerade Netzteile dafür. Das ist das, was mich diesmal auch so gemacht ja, hat. Ja, du bist ja dann darauf gekommen. Auf PMR? Das stinknormale Funkgeräte. Also PMR ist privater Funk. Stinknormale Funkgeräte gibt es. Eine WCB-Funk oder wie? Es ist wie... Oder Walkie-Talkie. Wie CB-Funk, aber es ist Zivilfunk, wenn du genau willst. Also es ist ja so, Funkfrequenzen sind eingeteilt. Ne? Es gibt Frequenzen, die sind gut, weil die sind für lange Strecken geeignet. Ne? Ja. Weil die Welle lang... Ne? Oh, ich kenne dich aus. Natürlich. Du bist Elektroniker. Und dann gibt es halt Frequenzen, die nicht so gut sind. Ne? Ja. Und für den privaten Bereich gibt es halt Frequenzbereiche, ich glaube bei 400, es steht in dem Blogbeitrag hier drin, 460 Megahertz oder sowas. Ja. Und da kann man als Privatperson ohne Lizenz drauf funken. Ja. Genau. Über CB-Funk nicht? Über CB-Funk auch, ja, natürlich. Deswegen verstehe ich den Unterschied jetzt nicht. Ja, so. Guck, hast du die Funkgeräte gesehen, wie klein die Funkgeräte sind? Also ich glaube hier, ne, so klein ist kein... Sind das die, da hängen? Genau, so klein ist kein CB-Funkgerät. Das ist wohl wahr. Das sind ganz kleine Handfunkgeräte, die haben natürlich dann nicht so eine weite Reichweite, aber sie sind super mobil, ja. Okay. Und das ist halt echt cool. Das sind die Teile, die ihr immer auf eurer Partys Das sind die wir da immer auf den, wenn auf 5000 Quadratmetern, da will man halt irgendwie auch manchmal mit den Kindern in Kontakt bleiben. Ja. Und um die nicht die ganze Zeit an der Hand zu haben, ist es dafür sehr geeignet. Kannst du so ein Blaulicht auf den Kopf setzen? Nee, wir suchen, das geht ja nicht darum zu sehen, wo die sind, sondern einfach dann mal zu sagen, so, jetzt kommt man zum Essen oder, hol mal deine Schwester aus der Spree und dann kommt mal hoch ins Haus. Wir feiern da dieses Jahr da, ne? Ja, genau. Termin steht schon. Ja. 6. September, ich sag nicht wo. Wie funktioniert denn das da mit deinem Verein da? Du hast ja, da kannst ja mal fahren. Was, fahren Kajak? Ja, ich wäre auch mal. Das wird, also ich denke, im Rahmen der Party wird es wahrscheinlich schwierig werden. Blöd, ne? Ja, aber wir, die ganzen Gäste sind da, wir fahren das mal irgendwie. Hast du die Boote überhaupt schon mal gesehen? Ja, ja, ich war da schon mal da. Der Sechste? Am Dritten, ah, okay, alles klar. Ich wäre 3 Tage zu spät gekommen, die Party schon am Dritten. Okay. Ja, ich war da schon mal da. Ja, nee, das läuft dann so, dass wenn es da ruhig ist, dass man einfach sagt, so, Boote raus, dann werden die Böcke rausgestellt, dann werden die Boote darauf, werden die kurz durchgeputzt. Das kannst du da einfach machen, oder wie? Ja. Du musst da bestimmt vorher Bescheid sagen, oder nicht? Ja, klar, ich frag da jemanden, der da... Das sind doch bestimmt alles Privatdinger, oder nicht? Nee, die sind, das ist halt wirklich so, das ist Vereinsbestand. Ach so. Ja? Und das ist so 100 Jahre alt, ja. Ja. Also wenn ihr mal kennt, das ist nicht so schlimm. Nee, gerade dann wäre schlimm, weil die sind halt, also gerade von den Glas. Dann suchst du dir das hübscheste aus. Die nicht mehr so viel. Nee, also es ist eins, was so frei ist noch und das ist quasi das, was ich mal benutze. Ja. Und da besteht die Möglichkeit, da auch mal zwei zu nehmen. Na, von dem einen ist nur eins da. Ja. Ich weiß gar nicht. Und von den Zweien sind zwei. Von den Zweiern sind 2 oder 3 sogar da. Ach so. Ja. Und wenn nicht, ich habe einen guten Draht zu dem Nachbarverein, da kann man da wahrscheinlich irgendwann nachfragen. Da werden die haben, das ist ganz cool, die haben aus Plastik, also Plastik ist jetzt das falsche Wort, das heißt PE, aber ist wie Plastik und die sind recht robust und die sind auch eigentlich ganz gut. Ja, okay. Ja, kann man machen. Hätte ich mal Lust, ja. Ja. Ich wollte ja mal bei uns da am Campingplatz da in Mecklenburg-Vorpommern. Aber bin noch nicht dazu gekommen. Jetzt hatte ich mal gehofft, irgendwie, dass gutes Wetter ist, war dann irgendwie nicht, denn... Ja. Hast du eigentlich die Sandwurm umgedreht? Vor 16 Minuten? Nein. Hingestellt, habe ich sie auch. Ja, nur leider sieht man da nicht, wann du sie hingestellt hast. Ist blöd jetzt, ja. Da musst du mir in 14 Minuten Bescheid sagen. Ist die eine halbe Stunde lang? Ich denke, das ist eine halbe Stunde, Glas. Ja, logisch, das ist eine halbe Stunde lang. Egal. Vergiss es. Ich kenne mich ja besser aus dazu, oder wie? Ja, ich habe die Woche hinter mir und... Ach. Ja, ich auch. Wie jeder andere von uns hat auch. Ihr auch, ihr habt auch alle die Woche hinter euch. Na denn, dann gibt's ja keine Entschuldigung, glaube ich. Ja. Hast du das neue Baby gesehen? Oh, in Rot. Nee, ach nee, dein Horn da. Ja, wie ist das neue Baby? Ich denke, ich musste wieder zurückgeben. Ja, ich meine, aber trotzdem, das ist meine Augen. Ich habe das Foto schon gesehen. Ja, das ist das Bild schon gesehen. Ja. Ah, ja, genau. Ja. Und heute hatte ich ja ein Telefonat. Ich muss die so schnell wie möglich loswerden, damit die nächste hier rein kann. Hier stapeln sich schon die Gitarren. Das ist ja schlimm. Julia, was ist mit deinem Tick? Ich denke... Was? Jetzt musst du die Züge mal wieder ein bisschen anziehen. Ne? Ach so, weil ich gesagt habe, erst mal die nächste Gitarre erst im neuen Haus. Ach so, nee, weiß ich nicht, wie ihr das regelt, aber du hattest so ein bisschen was dagegen, dass hier so viele sind. Er schiebt sie einfach wieder zurück, das ist ja das Prinzip. Ach so. Ja, nee, die nächste, die kommt, ist von... Kannst du das mal so mit Autos klar machen? Ja. Dass ich mal ein anderes Auto so fahren Wünschen darf? Kann man auch noch nicht zu. Nein, ein Signaturmodell von Farin Urlaub. Ja. Die Ärzte. Von den Ärzten, genau. Genau, ja. Und, ja, freue ich mich schon drauf. Ist schon fast in der Post. Wird heute noch kontrolliert. Und, naja, ob alles okay ist. Ach so. Mit der Gitarre und dann geht's raus. Ja. Ja. Und die geht im Preis nochmal 1.000 rauf. Also. Wegen der Unterschrift. Nee, das ist nicht, Signatur heißt nicht, dass der die unterschrieben hat, sondern so. Die wurde nach den seinen Vorgaben gebaut. Ach so. Ja. Das ist so, wie er sie haben will. Ja. Ja, und er hat natürlich auch so eine. Ich hätte gerne so eine Gitarre, die aussieht wie ein Haus. Macht der Scheu dann jetzt. Tja. Mit Balkon dran. Also. Mit Balkon dran. Eine Gitarre mit Balkon, alles klar. Ja, und da bin ich halt jetzt auch sehr eingespannt. Deswegen läuft ja gerade ein Video hoch und so. Und ist gerade super interessant auch. Da habe ich übrigens eine tolle Anekdote auch erlebt. Und zwar von einem Hersteller, der hat sein Gitarrenlabel Zyren genannt. Hm? Zyren, sagt ihr was? Schon mal gehört. Ist eine Farbe. Ja. Ah, hier noch, ja. Und welche Farbe ist es? Weißt du das auch noch? Ne. Türkis. Ach so. Ja. So, also er hat Zyren, er wollte nur sein Label Zyren nennen, hat es so aufgezeichnet und so und fand es ganz toll. Ja. Und ist dann zur Druckerei gegangen und hat gesagt, können Sie mir das bitte mal drucken, diesen Schriftzug, und zwar in Rot. Aha. Ja. Und dann hat die Druckerei natürlich gesagt, aber das Zyren heißt doch eigentlich Türkis. Und das wusste er bis dahin gar nicht. Ja. Das ist genauso wie wir bei diesem Warhammer-Laden waren. Ja. Und du gefragt hast, ob es schon so fertig animalte Figuren gibt. Und der meinte, wie, das ist doch gerade das Hobby. Holzfettnäpfchen. Ja. Genau. Und er fand es so cool, dass er wollte beim Namen Zyren bleiben und deswegen, ja. Ja. Das sind so Sachen, die man erfährt. Zyren, wer sagt denn Zyren? Sag ich jetzt Ferrari Rot oder, ach nee, das heißt glaube ich Enzo, war. Ich weiß nicht. Ach, siehst du. Wer sich so ein Quatsch alles merken soll. Warum sagt man Zwirn, wenn man auch Türkis sagen kann? Warte mal, Holger, ich muss mal kurz was richten. Und zwar... Mein Mikrofon. Genau, dein Mikrofon. Weil der Holger? Nee, die hören dich. Man hört dich nicht, Holger. Über dein Mikro vielleicht. Im Hintergrund. Ich muss mal hier ein bisschen... Der Holger, der hat nämlich... Der ändert permanent seine Sitzposition. Holger Ständer ist blöd. Da müssen wir eben neu gehen. Deiner. Meiner? So, jetzt bist du wieder dabei. Okay, hi. So, wir begrüßen Holger mit einem dreifachen Hip-Hip-Hurra. Warte mal, ist das deins jetzt? Ich will auch mal. Yeah, hyper, hyper. Cool, also... Das Spielzeug ist viel cooler als deins. Ja, ist ja auch ein Gitarreneffektgerät. Ja, nee, ist ein... also mit einem Gitarreneffektgerät ist auch eine gute Alternative. Ja. Cool, muss ich mir merken. Oder ein Mac hier mit Tasten, denn F-Tastenprogramm. Wie F-Tastenprogramm? Na, hier so ein Schnipselausschnitt. Ach so, so ein Nippelboard. Genau. Habe ich mal geguckt, habe ich keine App für gefunden. Sonst hätten wir hier auch schon ein Nippelboard gehabt. Ich habe noch. Gibt's einen Auftrag? Selber löten. Ja. Du bist der Techniker. Ja. Wird ja wohl kein Problem sein. Hast du auch gelernt alles. Ja. Ich habe noch eine lustige Sache erlebt, und zwar habe ich die Tage mit einer Dame... Ich möchte auch mal so viele lustige Sachen erleben wie du. Ja, vielleicht erlebst du sie und kriegst sie bloß nicht mit. Oder vielleicht findest du die einfach nicht lustig. Vielleicht findest du die jetzt, erzähle auch nicht lustig. Wo ist jetzt der Sackreis? Ja, das mit dem Sackreis, das muss ich wirklich mal machen. So, pass auf. Und zwar hatte ich ein Telefonat mit einer Dame. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten am Telefon. Ja. Und dann sagte ich zu ihr, geben Sie mir doch mal bitte Ihre E-Mail-Adresse. Hm. Und da sagte sie, okay, haben Sie was zu schreiben? Ich sage Sie mal an. Herr Linde. Und ich dachte, was? Das hat sich angehört wie eine Frau. Und dann erzählte sie halt weiter, ne? Und dahinter noch irgendwas. Und dann bekam ich das mit, die Frau hieß Herr Linde. Ach so. Also Herr Linde, der Vorname. Und dann sagte sie, Herr Linde mit H. Und dann überlege ich so, Herr Linde mit H? Ich sage, wo? Und sie, der Vorname Anfang. Ja, fand ich sehr, ja. Passiert. Bei uns ist auch was Witziges auf Arbeit passiert. Siehste, du erlebst doch lustige Sachen. Erzähl. Bei uns waren keine Kabelbinder mehr da. Wir haben sie alle aufgebraucht. Und dann ruft da ein Kollege beim Lager an, glaube ich, so war das, und hat nachgefragt, ob die welche da haben mit der und der Nummer, und also hier Artikelnummer. Ja. Und dann meinten sie, ja, 175 Stück. So, und wir dachten jetzt 175 Tüten. Ah, 100 Stück. Ja. Genau. Ja, also braucht ein paar mehr. Genau. Also mein Arbeitskollege los mit einer Sackkarre. Also hier mit so einem Ziel. Ja, ja. Ja, genau. Und kam hier zurück mit 175 abgezählten Kabelbindern. Und dann hast du gar nicht falschen. Auf seiner Maschine. Und dann noch die falschen. Ja. Hat er die wenigstens auf das Gerät auch raufgelegt? Auf seinen Hubwagen, nehme ich mal an, ne? So ein elektronischer Hubwagen war das. Nee, hier so eine Sackkarre. Also so ein... Hättest du mal hinterherziehen? So, genau. Ja. So ein Rentner-Porsche. Ah, okay. Ja. So eine Art. Hacken-Porsche. Ja. Ja. Was sagt du? Ich habe sie nicht gehört. Was ist das? Die hätte gerne die Gesichter der anderen gesehen. Ja, die waren bestimmt auch freudig erregt, die anderen. Also er kam mit so einem grießcremigen Gesicht zurück und wir dachten uns, hä, was hat er denn? Und vor allem, wir guckten so aus der Entfernung so ein bisschen rein und dachten, hä? Wo das, hat er sie denn? Ja, genau, das Ding ist ja leer. Bringt er sie jetzt alle einzeln an? Ja. Ja, so und ist es. Er hat uns die Geschichte erzählt und mussten wir erstmal lachen. So, bei 23 Minuten, ich drehe schon mal das Ding rum, sonst vergessen wir es wieder. Ups. Ja, dann haben wir, wenn die abgelaufen ist, noch ein bisschen Zeit, um genau zum Ende zu kommen. Hier, mir hat ein Kollege auch einen lustigen Bürotrick erzählt, den man so machen könnte. Und zwar, mit den neuen Telefonen wird es nicht mehr gehen. Ja. Bei den alten Telefonhörern, die man so, die haben so einen Griff halt. Also ich weiß jetzt nicht, ein Teil unserer Zuhörer, vielleicht auch du, haben wir, kennen ja gar keine richtigen Telefonhörer mehr. Ja, mit Wählscheibe. Ja, und den Hörer, der ist ja so ein... wo man so, genau, ein Totschläger. Ja, der Hörer, also wer jetzt ich sag mal so, die Jungs schon unter euch, die jetzt nicht wissen, wie früher ein Telefonhörer aussah, die können das auch googeln, wie sowas aussah. Das können die ja. Genau, das können die ja. Und die anderen wissen, wie sowas aussieht. Genau, und der Trick ist jetzt, jeden Tag dann einen Cent reinzumachen in den Hörer irgendwie. Also so, dass es nicht klappert, keine Ahnung. Ne? Also, ja, festleben. Wir wollen jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, sonst machen wir den Witz ja kaputt. Ja. Auf jeden Fall jeden Tag einen rein. Hm. Das hat zur Folge, dass der Hörer von Tag zu Tag schwerer wird. Ja. Das heißt, beim Anheben des Hörers braucht der Kollege immer mehr Kraft. Ne? Ja. Dein Hörer, und irgendwann ist der Hörer so schwer, dass er halt so, ne, und den zum Kopf führt. Da kriegst du so viel Geld. Pass auf, und jetzt am an dem Tag danach, wenn der so schwer ist, machst du alle Münzen raus. Ja, was passiert? Dann haut er sich den Hörer ins Gesicht. Genau so ist es, ja. Meinst du? Echt gut. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil spätestens, wenn der Hörer 2 Kilo wiegt, wird derjenige schon hinterfragen, warum der Hörer so schwer ist. Aber die Vorstellung, dass es dann von am nächsten Tag, ja, wenn der Hörer leer ist, er sich den in die ins Gesicht kloppt, in die Fresse haut. Allein die Vorstellung ist ja schon witzig. Ja, aber ich glaube nicht. Okay, es ist wahrscheinlich total unrealistisch. Ja, aber ich glaube nicht, dass man am nächsten Tag noch so das Gefühl hat für die Schwere eines Telefonhörers oder was. Oder pass auf, du kannst ja auch abkürzen. Man macht gleich den Hörer so auf 5 Kilo und dass sich alle dran gewöhnen und macht ihn dann einfach. Nach Wochen, genau. Obwohl, ach, das ist nicht schlecht. Nach Wochen haben die wahrscheinlich so einen Unterarm, dass sie den gar nicht mehr so schnell hochkriegen, den Arm. Ja. Fand ich lustig, musste ich lachen. Ich fand's auch witzig. Ja. Find's immer noch. Ja? Ich find's immer noch witzig. Naja, erzähl ich nachher mal, vielleicht findest du es nicht mehr lustig. Ja, dann bestimmt nicht mehr. Ja. Irgendwann ist es auch langweilig. Mit Leo habe ich neulich im Auto einen Radio-Werbespot gehört. Ja. Also Leo, muss man für die, die es nicht wissen, dazu sagen, der ist jetzt 7 Jahre alt. Ja. Also Kind 1 oder Kind 2? Das ist ja das erste Kind. Ach, das verrätst du jetzt hier. Warum sagst du nicht gleich immer? Nein, das ist einfach, weißt du, wenn ich so bei Twitter oder so unter www.twitter.com/s6523, wenn ich da den Namen schreiben würde, da könnte kein Mensch was mit anfangen. Aber wenn man weiß Kind 1, dann weiß man, das ist das ältere Kind und ist so scheißegal, wie alt das ist. Wenn es eine Rolle vielleicht spielt. Vielleicht ist es auch bloß dein Lieblingskind, Kind 1. Darüber muss ich mal nachdenken. Siehst du? Ansichtssache. Ja, nee, das Problem ist, Kind 2 ist ein Mädchen und Mädchen hat man ja dann auch aufgrund dem Niedlichkeitsfaktor genauso lieb. Auch wenn es so ein Mädchen ist. Beide Kinder können aber keine Podcasts hören. Nein, und auf jeden Fall. Warum nicht? Haben die einfach kein iPod? Ein MP3-Player ist jetzt im Gespräch, aber ein iPod wird es nicht werden, weil das stimmt. Das Verhältnis Speicherplatz zu Preis haut einfach nicht hin. Ne, die wollen für einen doppelten Speicherplatz 100 Euro mehr, aber. Ja, die wollen überhaupt für 4 GB so viel Geld, dafür kriege ich 3 MP3-Player mit 10 GB. Ja. Ne? Ja. Außerdem soll es was sein, was man mal an USB-Stick hauen kann und da gibt es einige andere Marken, die da. An den USB-Stick kannst du mit dem iPod auch. Nee, an den Computer wie ein USB-Stick. Achso. Ja. Als das Massenspeichergerät. Genau so ist es. Ohne iTunes und alles. Ja, ja. iTunes ist sowieso blöd. Naja, nicht unbedingt. Doch. Naja, doch, nicht unbedingt. Ja, kann ich dir schon das erste Beispiel nennen. Na los, erzähl mal. Wenn ich mein iPhone da ran mache und synke, warum habe ich auf einmal, wenn ich sonst immer hatte, jetzt kein Bild mehr von unserem Podcast als Albumcover? Denn das Bild war jetzt sowieso nicht das Richtige. Liegt es vielleicht an unserem Podcast? Aber warum? Ich weiß nicht, liegt es an unserem Podcast? Muss ich mal gucken. Das ist komisch, sonst hat es immer geklappt mit Bild und seit von Anfang an und jetzt auf einmal beim letzten Mal nicht mehr. Also. So, bevor die Leute jetzt vergessen haben, dass der Leo 7 Jahre alt ist. Also wir hörten Radiowerbung und da sprach der Werbespot besprechende Mensch ganz schnell. Also wirklich so einen schnellen Ton, schneller als ich, und das ist ja eigentlich schon eine Leistung. Ja. Und auf jeden Fall guckt er mich an, der Leo, und sagt, sag mal, hast du jetzt irgendwas verstanden? Ich sage, nee, ich habe auch nichts verstanden. Ja. Dann sagt er, warum reden die denn so schnell? Man, da versteht ja gar nichts. Und da sage ich, ja, das liegt daran, dass die Werbepreise halt an die Zeit gebunden sind, ne? Ja. Ne, ist ja so. Ja. Also versuchen sie in möglichst wenig Zeit möglichst viel unterzubringen. Mhm. Und da sagte Leo, jetzt muss ich mal gucken, ich habe jetzt so ein Wortlaut aufgeschrieben, damit ich ihn nicht falsch zitiere und er mir in 10 Jahren irgendwie... Ja. Nee, habe ich mir nicht im Wortlaut aufgeschrieben, egal. Er hat gesagt, er sagte sowas wie, tja, da wäre ja clever, wenn sie einfach mehr Geld ausgeben würden, dann würden die Leute auch verstehen, was sie in dem Werbespot mitteilen wollen. Ja. Und das finde ich schon cool, wenn ein 7-jähriges Kind darauf kommt, warum darauf kein Marketingmensch kommt, weißt du, da spart man lieber das Geld. Ja, man versteht so einiges nicht. Ja. Also, außer den einen Satz, den man sowieso kennt. Zu Risiken nehmen wir gelesen. Backweiler oder leeren Bibliothek. Glücksspiel macht süchtig. Ja. Glücksspiel macht süchtig. Ja. Das ist ja ein Satz, den Sie lieber nicht sagen würden wollen, den Sie aber sagen müssen. Ja. Ja. Genau. Ich kann mich nämlich noch an die Zeiten erinnern, wo Sie es nicht gesagt haben. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich so geändert, dass man ja im Familienradio mittlerweile auch Werbespots hört, wo dafür geworben wird, dass Mami und Papi doch mal eigentlich eine Affäre haben soll. Hast du das gehört? Nee. Ich weiß ja nicht, was für Radiosender ihr hört. Na hier, Berliner Rundfunk. Ach. 91,4. Gott sei Dank endlich mal keine Leute, die 104,6. Ich könnte jetzt auch den Werbespot noch einspielen, aber dafür möchte ich eigentlich keine Werbung machen. Ja. Aber es ist wirklich so, dass die die sagen in dem Werbespot, da unterhalten sich zwei Frauen, offensichtlich verheiratete Frauen, und da sagt die eine zur anderen, ah, du siehst ja so glücklich aus, was ist denn los? Da sagt die, ja, treffe mich heimlich mit einem verheirateten Mann. Ne? Und da sitzt du am Frühstückstisch mit deiner Familie und musst dir sowas anhören. Und dann ist so der Slogan. Aber ist das schlimm? Wenn Kinder am Tisch sitzen und die wissen und denen im Radio mitgeteilt wird, dass es was ganz Tolles ist, wenn die verheirateten Eltern eine Affäre nebenbei haben. Dann muss ja keine Affäre sein. Das haben sie gesagt. Nee, das haben die verheirateten Frau. Nee, es ging ja darum, gönn dir eine Affäre. Der Slogan, das habe ich wollte dazu sagen, der Slogan ist, das Leben ist zu kurz, gönn dir eine Affäre. Das ist natürlich blöd, ja. Also da wird wirklich für ein Kind verständlich Werbung dafür gemacht, dass ein verheirateter Mensch sich doch mal eine Affäre zulegen sollte. Ja. Habe ich den Radiosender... Habe ich jetzt den Faden verloren? Warum ging es denn an der Werbung? Um Seitensprungportal. Ein Seitensprungportal für verheiratete Menschen. Ach so. Ja, wir können sie ja gerne spielen, so eine Werbung, aber es muss ja nicht sein, wenn man mit der Familie am Frühstückstisch sitzt. Nee? Nee, finde ich nicht. Ja, manche hast recht, aber wann? Ich habe den Radiosender angeschrieben und die haben selber gemerkt, dass es irgendwie komisch ist und bei den Hörern nicht so gut ankam. Ja. Und ich habe den Spot jetzt auch nicht mehr gehört, die Tage. Julia sagt, klingt so, als wäre er doch noch am Laufen. Muss ich mich wohl nochmal an den Radiosender wenden? Verklagen ihn. Nee, verklagen. Muss ja nicht gleich alles verklagen. Okay. Es gibt übrigens auch einen Linksanwalt. Hat Julia gesagt. Julia hat gesagt, es gibt einen Linksanwalt. Ja, sagt man so, genau. Für links? Für links. Hm. So. Boah, das war ja tricky. Wie? Hast du gesehen? Mal cool, ja. Ne? Ich will die App auch mal vorstellen. Pass auf, nicht, dass die Schrift hier, nicht, dass die Buchstaben hier unterfangen. Ja, da kann man nämlich eine Textzeile, ich habe meine Notizen gemacht, und jetzt werfe ich die nach und nach raus, da kann man eine Textzeile auf dem Bildschirm anfassen und dann einfach aus dem Bild rauswerfen. Ja. Ah, das ist, warum Apple so Spaß macht. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen, der beschwert sich ständig über sein Handy. Was hat er denn für ein Handy? Ein HTC. Ein HTC. Auch so mit Touchscreen, aus so einem iPhone-Klon, sag ich mal. Von welcher Firma ist HTC? HTC. Ist es eine Firma? Ja. Guten Morgen. Und auf jeden Fall beim iPhone und iPad und allem möglichen kannst du ja deine Icons, die du drauf hast, deine Apps, deine Programme hin und her schieben, kannst du ja anordnen, wie du willst. Das weiß ich ja, einen Ordner hast du jetzt nur Kalender. Kannst du beim HTC machen. Ja, er kriegt es irgendwie nicht hin und ich wollte mich damit auch nicht weiter beschäftigen. Auf jeden Fall hat er dann voll rumgemotzt. Ich hol dir ein iPhone, da kannst du es machen. Hm, iPhone ist nämlich viel besser. Nein, ich will kein iPhone mehr. Ja, weißt du, warum iPhone besser ist? Na? Weil wenn du mit dem HTC telefonierst, dann hört sich so an. Hallo? Hallo? Warum ist denn das? Nee, habe ich jetzt einfach mal behauptet. Ach so. Ich wollte eigentlich nur einen Spaß machen. Mann, hast du Spielereien. Ja, Entschuldigung. Wo läuft meine Räuspertaste? Warte. deine Räuspertaste ist deine Hand. Achso, ich drück auf den Tisch und dann... Nee, deine Räuspertaste ist deine Hand. Oder gib mir ein Zeichen, ich mach das Mikro zu. Okay. Ja. Eure Laterne blendet mich jetzt hier auf einmal. Echt? Das hatten wir ja noch nie. Nicht, dass wir jetzt eine höhere Stromrechnung haben, weil die uns die Lampe noch mitberechnen draußen. Ja. Benutzt du eigentlich eine riesen Monstertaschenlampe? Ja, ja, genau. Julia hat so neulich... Weil ihren Blitz nicht bei hat, wa? Nee, jetzt müssen wir euch erstmal abholen da draußen. Also, ich habe einst vor langer, langer Zeit mal, nee, so lange ist gar nicht her. Die beste Taschenlampe der Welt gewonnen. Die beste Taschenlampe der Welt gewonnen. Und zwar eine LED Lenza X21. Ey Mensch, ey, du weißt sogar noch die Typenbezeichnung. Ja, ich hab also, mich so fasziniert, ich habe so oft danach gegoogelt. Die Taschenlampe ist ausgestattet mit einem Koffer, genau. Und die wiegt einiges. Also die, ich finde die dafür, dass sie so groß ist, dann wiegt also, ziemlich leicht. Die ist, wie lang ist die? 40 Zentimeter? Ja. Die ist ungefähr 40 Zentimeter lang, die hat einen Kopf, also sagen wir so. Wie so ein Duschbrausekopf. Genau, man könnte sie, die Taschenlampe definitiv zur Selbstverteidigung einsetzen. Ja. Ja. Und man sollte halt keine auch nicht so zart beseitet sein, wenn man sie hebt. Ja. Ich verlinke den Beitrag in den Shownotes. Und auf jeden Fall ist es so, die Taschenlampe hatte ich halt gewonnen. Hm. Und ja, das ist diese Taschenlampe, von der Holger gerade fragt, ob ich die mal im Einsatz habe. Nein, Achso, und jetzt wollte ich sagen, genau, Julian hat sie neulich im Einsatz gehabt und zwar war der Handwerker da und wollte hier in irgendeinen Schacht reingucken. Ach, lass mich raten, ihr habt mir eure Temperaturdinger gewechselt. Keine Ahnung. Die gucken ja hier ständig in irgendwelche Löcher in der Wohnung, in den Wänden. Auch das. Ja. Manchmal, glaube ich, die suchen Verwandte da drin. Nee, in dem kleinen Loch. Hier die Kumpel, ja. Ja. Hallo! Nee, und auf jeden Fall, jetzt haben wir fast ein Echo gehabt, ohne technisches Hilfsmittel. Ja, nee, und auf jeden Fall war es so gewesen, der sagte, wollte halt ins Loch da reingucken in der Wand und merkte dann, dass er keine Taschenlampe bei hat und sagt, oh, ich hab die Taschenlampe vergessen. Und dann sagt du ja, na, wir haben eine da. Ich würde sicherlich jetzt gerne sehen von dem Typen. Was? Das Gesicht hätte ich. Der war begeistert von der Taschenlampe. Ja. Also wenn Stromausfall ist, stellen wir die, kann man die echt hier in die Mitte des Raumes stellen und an die Decke leuchten lassen und das den Deckenflut. Hast du mal danach gegoogelt? Wie nach? Nach der Lampe? Nach der Taschenlampe? Wie, brauche ich ja nicht googeln. Nicht? Warum? Ja, nee. Da gibt's tolle Fotos. Ach so. Genau, da ist einer irgendwie auf dem Campingplatz oder so, hat die Taschenlampe oben auf seinem Campingwagen oder so befestigt und lässt die sich auf dem Platz scheinen. Also ach, cool. Vor den Türen. Das ist ja, und die verbraucht auch gar nicht so viel Strom, weil sie mit LEDs ist. Ja. Ich habe ja die von derselben Firma noch in klein und da habe ich, das mache ich halt öfter mal, die benutze ich öfter mal, hatte ich letztens erst an der Spree, genau, hatte ich letztens an der Spree wieder im Wettbewerb, jemand anderes hatte eine Taschenlampe hier so mit so einem Suchscheinwerfer, wie von so einem Jeep, ne, so eine Taschenlampe und dann haben wir halt geguckt, welche weiter leuchten kann und haben Bojen angeleuchtet, die haben ja Reflektoren oben dran und die reflektieren ja und wir sind beide gleich weit gekommen, nur mit dem Unterschied, dass er dann halt dann nach dem Leuchten die Batterien leer hatte, ne, und ich halt so eine winzige Taschenlampe hatte, die ja, also die ist ja so groß wie normale Taschenlampe. LED, glaube ich sogar, ne? Die hat nur eine LED, ja. Also man muss dazu sagen, die sind recht teuer, aber die sind wirklich der Hammer. Also ich muss... Also ich glaube, ich habe auch noch nie besser gesehen. Wie gesagt, teuer, aber... Ja, also man legt da schon für so eine normale Taschenlampe 100 Euro, kannst du da schon auf den Tisch legen. Ja. Aber die, sind aber die große super. War letztens im Angebot. Was hat die da gekostet? 230 Euro. Ja, was kostet die sonst? Jetzt liegt sie, glaube ich, bei 270 und wie ich das erste Mal geguckt habe, waren 290 Euro, 293 Euro. Also schon echt heftig. Aber ja, das ist heftig, aber die sind also wirklich, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Ja, ich, soweit braucht, ich weiß, hat die Polizei den im Einsatz. Keinen, der 300 Euro für eine Taschenlampe ausgibt. Ja, die kleine Taschenlampe, da ist es so, dass der Staubsauger ist fertig mit Laden. Denn bei der kleinen Taschenlampe ist es so, die gibt's jetzt in einer neuen Variante mit Glasscheiben. Zerstör. Also das, die ist halt für Sicherheitskräfte gemacht und wird auch gebaut für die. Die hat dann auch so einen Defense-Modus, wo die ganz schnell blinkt, ne? Ja, dass du, also aber so ganz schnell wie so ein Stroboskop. Ja. Ne? Das zur Einschüchterung oder was. Die morst halt auch SOS selbstständig und so eine Geschichten und ja. Also es ist Wahnsinn, was da an Technik drin steckt. Ja. Also es lohnt sich da wirklich, das Geld auf den Tisch zu legen. Wenn man es braucht. Wenn man es braucht, ja, aber wenn du campen bist, dann ist sowas ja nicht verkehrt. Wir haben so eine kleine, wie du hast, bloß halt nicht von der Firma. Achso, der Firma, ja. Und die kosten auch nicht so viel. Ja, man muss ja auch nicht immer 500 Meter weit gucken können. Manchmal machen es die Augen ja gar nicht mit, da bringt es ja trotzdem nichts, wenn das Licht so weit geht. Ne? Ja. Oh. Abgefahren. Total abgefahren. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben noch... Was sagen die Batterien? Die Batterien sind noch gut. Die Batterien sind noch gut. Holger, du hattest ja auch, wir haben uns ja so lange nicht gesehen, dass wir noch gar nicht berichten konnten, wie unser Footballtraining anstrengend. Dein Footballtraining gelaufen ist. Also noch mal rück. Du hast das Spielerchen gemacht. Wie? Du hast das Spielerchen gemacht. Wie Spielerchen? Na, mal Ball hin und her. Du bist der Balljunge. Ja, nee, wir nochmal kurz für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben oder den Blog nicht verfolgen, unter www.zilfmedia.de/blog. Ja. Der Holger der fand Football immer ganz toll und dann hat er, weil ich ja so ein paar Verbindungen in die in den Football-Bereich habe, habe ich gesagt, na dann gehen wir einfach mal zu so einem Spiel. Ne? Ja. Und jetzt waren wir bei einem gewesen und da wurde, wir standen eigentlich nur als Besucher da, als Zuschauer. Mhm. Ja? Doch, du wurdest erkannt. Und da kam der Trainer dann halt auf mich zu und hat dann aber irgendwie an Heuer größeres Interesse gehabt als an mir und fragte Heuer eben, ob er Football spielt. Und als Holger Nein sagte, da hieß es dann, okay, du bist am Dienstag beim Training. Ja. Da war der Holger natürlich nicht. Nee. Ja, und habe ich Holger irgendwann zwei Wochen später angerufen. An der Hand genommen hat er mich. Genau, und hat gesagt, Holger, wie sieht's aus? Und Holger hatte die Ausrede, er muss Spätschicht machen, nicht parat. Nein, Holger hatte mal keine Spätschicht und dann sind wir halt da hingegangen. Genau. Ja. Und fit wie zwei Weißbrote. Fit wie zwei Weißbrote. Und ich habe zu Holger gesagt, komm, zieh dir Sportzeug an, dann bist du fit wie drei Weißbrote. Ja. Und ja, dann kam er, waren wir halt da gewesen. Ja. Und der Coach hat erstmal große Augen bekommen, war sehr überrascht, hat sich sehr gefreut, dass wir da waren. Oder dass Holger da war vielmehr. Und dann hieß es gleich, okay, Holger umziehen. Nee, er hat mich gefragt, willst du mitmachen, oder erstmal zu gucken? Ja, also der, dachte, na gut, und Heuer sagt, ja, will ich mitmachen. Ja. Muss dazu sagen, Heuer hat die fette Uhr am Arm gehabt, ja, einen fetten Sneaker hatte ich noch an. Ja, Sportschuhe ging ja, das waren ja wenigstens so halbwegs Sportschuhe. Halbwegs, ja. Und eine Freizeithose. Na gut, man hat kein Sportzeug so parat, ne? War ja auch warm gewesen. Ja, also Uhr ab, ne, und einkleiden. Ja. Ja. Ich wurde seit Jahren mal wieder angezogen. Vor allem, ich habe mit dem Coach gewartet am Spielfeld ja. Und Holger verschwand halt und er sollte zu irgendjemandem gehen, den er nicht kannte. Er wusste nur, wie der Typ heißt. Ne? Und die liefen tatsächlich aneinander vorbei. Das hat den Coach übrigens sehr verärgert. Nicht wegen dir, sondern wegen dem anderen Typen. Und ich sage, wieso? Ja, ich sage, woher soll denn der wissen, dass Holger jetzt angekleidet werden soll? Ja. Und da sagt er zu mir, wenn du einen Typen siehst, der nicht in deiner Mannschaft ist, der ein Football-Jersey anhat und aussieht wie ein Laienspieler, dann überlege ich doch nicht lange, dann gebe ich den sofort Klamotten. Ist ja, aber schon, das, hört der eigentlich zu? Nee. Der hört nicht zu. Ja, dachte ich nicht. Der hat eine ganz schön große Klappe. Ja, muss er aber auch haben, weil er gehört irgendwie auch dazu. Ja. Ist ja letztendlich auch sein Team, hat er ja auch. Nee, ist schon okay. Ja, aber du, da geht doch manchmal sehr rau zu vom Ton her. Ja. Ich wusste ja nicht, dass man nicht hinter dem Coach steht. War ja gleich mein erster Fehler. Tja, das ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Da weiß man viele Regeln auch vorher nicht, aber die lernt man. Und auf einmal wurde er ruhig und guckte so ein bisschen gegen den Himmel und bis dann einer mal checkte, so dass ich halt hinter ihm stand. Das kam dann der andere rein, ey, du darfst da nicht hinterstehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Nee, ich fand nur, was ich sehr gut fand, dass du dich wirklich im Laufschritt bewegt hast, ohne Ansage. Also, dass du wirklich im Laufschritt zu deinen Klamotten bist. Achso, ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal trainiere, wie sieht das aus, wenn ich jetzt wie so eine Lahmschnecke... Ja, fand ich sehr gut. Nee, also hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und ja, du wurdest dann angezogen, genau. Also du standst dann an so einem Container und ich bin ja dann irgendwann, weißt du, so lange gedauert hat, bin ich ja zu euch gekommen, um zu gucken, was ihr macht. Wir dachten schon, ihr macht eine Modeshow da. Und in Wirklichkeit... Das wollte er, das weiß er. Ja, und was habt ihr in Wirklichkeit gemacht? Er hat den passenden Helm gesucht. Ja, du hattest ein Schulterpolster angekriegt, das habt ihr bestimmt relativ schnell was Passendes gefunden, die sind ja recht flexibel. Genau. Ja. Ja. Ist aber mit Angurten, halt konntest du dich selber anziehen, die Schulterpolster? Ich wüsste ja nicht, wo du da was. Ah, gut, hat er dich eingeschnürt, ja. Genau. Und dann kommt ein Jersey rüber. Das sind ja vier Schnüre sogar, ich dachte, wäre bloß zwei, so einmal, so eine Art Gürtel einmal rum. Ja. Aber, nee, dann hat's ja noch irgendwie zum Einhaken. Ja, dann kommt das Jersey rüber über die Polster, ne? Genau. Das war ja alles schon. Also das passt ja, passt ja auch. Rinschlüpfen. Ja gut, Helm ist das Problematischste, ja. Genau. Waren die zu eng, alle, oder was? Zu klein, ja. Zu klein? Hat eine Riesenbrille, ne? Ja. Und der Helm muss ja dann auch festgeschnürt werden. Genau, und dann sind Druckknöpfe, wie oft die da mit Schraubendreher manchmal auch stehen und dann noch Sachen ranschrauben. Ja. Na, vor allem, er hat mir das einfach bloß gemacht und dann nachher, als ich den Helm abgesetzt hatte, wusste ich ja nicht mehr, wo das jetzt nun war. Hattest du den abgehabt zwischendurch? Ja. Wer hat den dann wieder rangemacht? Na, der, den, na, hat, auf dem hast du ihm Bescheid gesagt, ja. Naja, ach so, der Leinspieler, genau. Der dich eingewiesen hat, genau. Dann. Genau. Dann, als Holger dann eine halbe Stunde später eingekleidet war, kam er dann halt an und dann sind wir erstmal eine Runde gelaufen. Ja. Läuft sich anders mit? Das ist ja ein bisschen was an Gewicht, was du da mitschleppst. Ach, gar nicht mal. Ging ja. Okay. Ja, sind wir eine Runde um den Platz gelaufen und dann war körperliche Erwärmung. Ja. Und es war schon ganz schön anstrengend, da ist man fertig danach. Also das ist so ein bisschen, eigentlich keine großen Strecken zurücklegen, sondern so ein bisschen Kniehebelauf, ja, und Seitwärtslauf, ja, was man halt so macht, und, ne? Genau, und dann ein bisschen Dehnung. Ja, ja. Weil ich war am Ende. Ja. Ich muss sagen, ja, das tut schon gut, weil danach so. Das Einzige, was mich jetzt halt gestört hat, ist, wenn du dich dann da so aufstellst. Ja. Wenn sie sagt, als wenn dann bald kacken ist. Ach so, genau. Na, dann, genau, dann kam es ja zum Einzelcoaching. Das heißt, du hast eine Einweisung bekommen, wie ein Leinspieler, also wie ein. Erstmal war das ja. Stimmt, erst ja, kam ja noch die Spielsituation. Andere Fehler. Stimmt. Also es war so, Holger wurde gleich ins kalte Wasser geworfen. Es hieß Spielsituation. Ja. Um es kurz zu erklären. Genau. Das ein Teil des Spiel der Spielsituation wird nachgestellt. Das heißt, es gab den Spieler der Angriffsmannschaft, der ganz vorne steht, und hinter ihm, also der Center quasi, und hinter ihm so der sogenannte Running Back, ja, dessen Aufgabe das ist, eben in die gegnerische Spielhälfte zu laufen. Genau. Und Holger hat genau auf der Gegenseite gestanden und musste quasi, was er ja nicht wusste, den Spieler, der in seine Spielhälfte läuft, davon abhalten. Das wusste ich. Das wusstest du. Aber ja, das ist natürlich so, dass der dir gegenübersteht, der versucht dich daran zu hindern, der Center. Ach so. Ja, der versucht. Nee, ich dachte, ich soll den aufhalten. Nee, du musst den mit dem Ball. Wichtig ist immer der Spieler mit dem Ball. Wofür war denn hinter mir dann da? Der sollte eigentlich den mit abfangen. Wie, jetzt fangen da zwei Leute einen Typen ab? Ja, also primär geht es darum, den Spieler mit dem Ball zu. Das ist mir ja klar, aber ich dachte, aber ich soll. Der vor dir steht, der blockt natürlich dich. Ja. Und du musst, du schützt natürlich den hinter dir auch ein bisschen. Jetzt weiß ich, warum, wie heißt er, Thorsten? Ja. Ja, genau, warum er die Hände vor die Augen gehalten hat. Ich glaube, er hatte eigentlich nur Sorge, dass, weil das hat ja ordentlich gekracht auch, hatte er, glaube ich, nur Sorge, dass du, So hat er mich auch angeguckt, mein Gegenüber. Echt? Hat er böse geguckt, ja? Nö, hat die Augen aufgerissen. Ja, nee, und dann ging's halt, also Holger und der quasi den Center da gemimt hat, sind dann aufeinander gestürzt. Genau, ich dachte, ich soll den aufhalten, damit der hinter mir sich den Balljungen schnappen kann. Ja, das kommt, ja, das ist so ein Miteinander. Du musst schon natürlich aufpassen, dass der jetzt nicht den anderen von seiner Arbeit abhält. Ja. Das stimmt schon, ja. Genau. Genau. Also habe ich mir den Typen gekraltet, halbe Hemd. Genau. Und hast ihn festgehalten. Genau. Ja. Und das ist natürlich das, was man nicht macht. Also man hält natürlich, das ist auch sogar eine Strafe, eine technische, ja, Strafe wäre es gewesen. Du darfst den Spieler nicht festhalten. Aber dann hast du ja, Julia macht übrigens Geräusche. Das hört man gar nicht. Das ist das. Ich hoffe, es wird ein Kaffee, wenn es fertig ist. Nee, wird es nicht. Mach mal ruhig. Wie lange macht's denn dieses Geräusch? Es wird ein Kaffee. Dann ist es in Ordnung. Dann kann das Geräusch ruhig so bleiben. Ja, trinkst du auch einen Kaffee? Wenn ihr zu viel habt? Haben wir zu viel Kaffee? Haben wir zu viel Kaffee? Der Heuer würde auch einen nehmen. Dem tun die Ohren auch weh. Ja, nee, und genau, ich finde, du hast die Situation sehr gut gemeistert. Das mit dem Nicht-Festhalten, das konntest du ja nicht wissen. Das Witzige war ja, ich habe mir die ersten drei Male so angeguckt, wie die anderen das gemacht haben. Ja. Wie die anderen das gemacht haben. Nee, Holger, schon und, okay. Ich versuche mal. Ah, warte mal, ich muss noch mal kurz. Mal leise. Ich erzähle schon mal weiter, ja. Warte mal, jetzt habe ich schon, das ist richtig. Holger erzählt gleich weiter. Ich muss ihm nur sein Mikro. Das ist dieser Rotz mit den Galgenständern, dass die immer nach unten gehen, egal wie fest du die drehst. Nee, ist ja Quatsch. Das Mikro ist nicht zu schwer, der Ständer ist zu schwach dafür. So. Aber ich will die Schraube nicht so festballern, weil dann mach ich's ja auch kaputt. Ja. Ist generell das Problem. Das nudelt sich aus. Cool wäre, wenn es von oben kommen würde, nur dann würde uns die Lampe runterkommen, wenn ich das Mikro von oben bauen will. Meinst du? So wie beim Boxen. Ladies, genau, and Gentlemen. Ja. Du könntest dein Mikro auch die ganze Zeit halten. Könnte ich auch, ja. Aber das ist noch mehr Quatsch. Dann kann ich ja nicht mehr so viele Geräusche machen. Nee, bum, ist bum, besser bum. So. Ja, genau. Woher schicken wir? Genau, und dann habe ich mir den Spielzug mal angeguckt bei den anderen. Ja. Und kurz bevor ich dran war, also ich dachte mir dann, irgendwann stellt sich mal dazu, du willst ja mitmachen beim Training, nicht nur zugucken. Genau, und dann frage ich den Typen, der denn vor mir dran war, genau, worauf ich achten soll. Und der sagte mir, keine Ahnung, ich bin neu. Sehr cool. Ich so, na gut, dann stellst du dich einfach mal hin und dann kannst du dir ja sagen, dass man da verkehrt. Welche Farbe hat ein Helm gehabt von dem? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, nee, der hatte ja keinen auf. Der hatte so in der Hand. Ach so. Der hatte Sender in der Hand, aber darauf habe ich jetzt nicht geachtet, welche Farbe die hat. Was ist das für ein Geräusch? Ein Hund. Echt jetzt? Keine Ahnung. Oh Gott, meine Fresse. Ja, das fand ich ja nicht schlecht. Und dann dachte ich, na toll, jetzt stehst du hier da und weiß nicht, was du machst. Lustige Geschichte, weil das ist schon mal damals, als es das NFL-Europa-Team Berlin Thunder noch gab, da war der die rechte Hand vom General Manager, also vom Chef des Teams, war auch mal da gewesen bei dem Footballverein, wo du jetzt halt so dich probiert hast. Ja. Und der hat Rugby gespielt. Ja. Und der hat einen Spielpass gehabt und der soll bei einem Spiel mitspielen. Mhm. Und wir haben halt an der Seitenlinie gestanden und wir haben gequatscht so. Und irgendwann hieß es, dass er aufs Spielfeld sollte. Ja. Und da guckt er mich an und sagt, was muss ich denn machen? Weil der kannte halt, der wusste nicht, wie Football geht. Ja. Der war nur da gewesen, damit das Team die Stärke hat, die es braucht, um antreten zu dürfen. Ja. Da war so gerade irgendwie Spielermangel. Mhm. Und deswegen wurde er halt gefragt, ob er nicht einfach, weil er ja Rugby spielt, einfach die Klamotten überzieht, sich an die Seitenlinie stellt. Und dann musste der halt echt raus aufs Spielfeld. Und ich sag, du, frag die anderen, die mit dir vorne an der Linie stehen, frag die einfach, die sagen dir schon, was sie machen. Wenn der Gegner zuhört. Genau, das passt ganz gut zu der Situation. Ne? Ja. Genau, ja, und dann hattest du ja danach erst deine Einweisung quasi, wie du dich auf der Position, für die man dich da so vorgesehen hat, genau, wie man sich da so hinstellt. Genau, und da war die Übung, du musst ja in so einem Tiefstand quasi beginnen und ja. Genau. Also wenn man weit kacken geht. Die einfache Erklärung um die Stellung, wer jetzt das mal nachmachen möchte. Nur Hintern raus und Rücken gerade. Genau, also wenn man nachmachen möchte, wie Holger da stehen genau, der musste. Der kommt einfach mal mit. Der kommt entweder einfach mal mit oder der stellt sich jetzt einfach mal da, wo er gerade ist. Ich hoffe, es ist ein öffentlicher Raum. Mal hin, als würde er in den Wald kacken wollen. Und dann habt ihr genau die Haltung, die man beim Football haben muss. Na fast. Ja, ein bisschen ins Kreuz noch, ein bisschen so ins Hohlkreuz gehen, Arsch ein bisschen raus, ne? Füße parallel zueinander und Schulterbreite. Die Schultern breit. Ja. War sehr witzig. Genau, und ich habe ja die Zeit genutzt und der Quarterback, der stand da ziemlich alleine rum, das ist der Ballwerfer, und habe zu ihm gesagt, na komm, wenn, dann machen wir zusammen, ne, damit er ein bisschen das Passen trainieren kann. Ja. Dass der aber vorhatte, mich mit dem Ball durch die Gegend zu pfeffern, wusste ich nicht. Ey, der hat einen Zug drauf gehabt. Ja, weißt du mal, wie das ist? Und dann fing er ja, nachdem er mir erstmal diese Bälle um die Nase gekloppt hat, ne? Und also beim Fangen ist es halt so, wenn du die Spitze des Eis in die Finger reinkriegst oder in die Handteller, dann musst du richtig fangen. Tut halt immer auch ein bisschen weh. Und dann sagt er zu mir, nee, fang mal in Unterleibshöhe. Ja. Wo ich dachte, ja, alles gut, dann greife ich nicht richtig zu. Und dann, boing, dann singe ich in höchsten Tönen, weißt du? Willst du noch Kinder? Ja, ich kann es auch ohne Schmerzen verhindern, ja. Nee, und auf jeden Fall fing er dann an und jagte mich und sagte, ja, lauf mal und ich werf dir in den Lauf rein, weil auch das muss er ja trainieren, ne? Ja. Dass wenn ein Spieler läuft, dass er einschätzt, wie schnell läuft der und wo muss ich hinwerfen, dass er dann genau an der Stelle auch ankommt. Ja. Ne? Und das hat er dann gemacht, das heißt, ich rannte dann hin und her und dann, wir können auch einmal umdrehen. Ja. Aber lass es stehen, wir drehen hier nicht mehr um. Dann, und dann pfefferte er den so ungünstig, dass ich ihn irgendwie blöd auf den Daumen gekriegt habe, ja, und der sofort blau wurde und dick und ich dachte, nee, ey, bitte nicht schon wieder einen Finger verstauen. Ja, aber es ist alles gut. Alles, ja, ist alles gut. Gott sei Dank. Ja. Alles wird gut. Ja. Wir drehen jetzt trotzdem. Also falls ihr es nicht mitgekriegt habt, der René meinte die Uhr, wir drehen jetzt nichts mehr. Finde ich übrigens gut, dass du die Leute abholst. Weil die sehen ja nichts alles. Und manchmal fragen die sich vielleicht, wovon reden die da gerade? Also auch wenn wir nicht vom Football reden. Ja, du holst ja auch manchmal ab. Ja, genau. Ja, also. Finde ich gut. Wir holen euch jetzt mal abwechselnd ab. Okay. Ja, wie sieht's jetzt aus bei dir? Wie wird das weitergehen mit Football-Technik? Ich wollte ja nochmal hingehen. Eigentlich wollte ich ja diese Woche. Ja. Aber ich hatte so ein bisschen mit Halsschmerzen und Ohrenschmerzen zu tun. Ja, ey. Jetzt hast du es kaputt gespielt. Jetzt sucht er sein Echo. Genau, also nochmal. Holger hatte so mit Halsschmerzen und so. Oh, so, falscher Ried. Oh. Hallo? Ach, das ist ja egal. Ihr wisst ja, wie es sich anhören würde. Oh Mann. Ja. Ja. Ja, wir brauchen jemanden, der das hier technisch betreut irgendwie. Ja, ich sehe schon, ich muss das hier bald übernehmen. Du lässt ganz schön nach. Ich habe halt Aufbauen hier. Und ich habe eine anstrengende Woche hinter mir. Ja, dann denkst du, ob ich nicht. Ja. Wie so alle von uns. Na komm, 10 Pixel größer wirst du ja wohl schaffen. Ja, das. Ja. 10, nee, das sollte, ich sollte das. Wie groß ist denn so ein Pixel? Ich habe ja den Vorschlag gemacht, du sollst mal einen Pixel ausmessen. Das ist Quatsch, einen Pixel in Zentimeter umzurechnen. Also, ich hatte einen Kunden diese Woche, der wollte. Nein, ich werde es mir noch erklären. Also es lässt sich natürlich nicht, das war ja jetzt auch nicht das Problem. Ich habe er wollte halt irgendwas auf dem Bildschirm, dass ich es ein paar Zentimeter größer mache. Es war das so ein telefonisches Gespräch? Das war ein telefonisches Gespräch, ja. Das ist blöd, ja. Aber es war jetzt auch wurscht, weil das war jetzt an der Stelle unwichtig und ja, ich wusste ja, was er meint. Aber ich fand es halt lustig, dass... Obwohl, wenn man nicht mit Computer sich auskennt, woher soll man wissen, dass man die Angaben nicht in Zentimeter macht? Und da gibt es viel Schlimmeres. Da gibt es zum Beispiel die Webseite kunde.ausderhölle.de. Habe ich gelesen bei Facebook. Bei Katzebuch. Ja. Ja. Da sind so ein paar andere Fälle. Ja. Ich habe übrigens noch eine gute Webseite, www.wolleautoverkaufe.de. Ja. Das ist eine Webseite, die sammelt diese Kärtchen. Diese, die an den Autoscheiben immer dran sind. Oh, hier haben wir auch 10 Jahre. Jetzt nochmal ganz kurz zum Football, Auto, da fällt mir noch was ein. Wir sind ja zum Auto zurückgelaufen und dann sagt Holger zu mir, du hast die Autotür offen gehalten. Ja. Ich habe natürlich total den Schreck bekommen, weil ich dachte, ich hätte die Tür nicht zugemacht. Auto leer. Nee, ich dachte, ich hätte die Tür nicht zugemacht. Ja. Aber du meinst mit offen, ich hatte die Verriegelung nicht runtergemacht. Ja, woher soll ich wissen, dass in 2011 noch Autos gibt, die keine Zentralverriegelung haben? 16 Jahre alt. Ja, dann saß man aber im Auto drin. Aber du bist nicht der Erste. Ja, das also kann ich mir Auto vorstellen. Nächte offen. Das kann ich mir vorstellen. Ich sag nur zu Holger. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht sagen dürfen. Ihr kennt ja mein Auto nicht. Ich sag dann zu Holger, okay Holger, was ist das Wertvollste, was du im Auto hast? Und dann sagt er, Autoradio. Ich gucke, ja, ist noch da, alles klar. Also war alles schick. Ja, ich lasse keinen wertvollen Kram im Auto. Ja, besser nicht. Vor allem, dass sie mir das Schloss schon mal weggebrochen haben. Was haben sie weggebrochen? Das Schloss. Das Schloss? Fahrerseite auch noch, danke, ja, Säcke. Ja, bitte meldet euch. Genau, da gibt's Klatscher. Gibt's eins auf die Nase. Da fahre ich mal 6 Tage lang nicht mit meinem Auto, komme da wieder an und da habe ich kein Schloss mehr drin. Die haben uns Schloss aus der Tür ausgebaut oder was? Nee, rausgebrochen. Hä? Die wollten wahrscheinlich mit meinem Auto einbrechen, haben es nicht geschafft, aber das Schloss haben sie rausgebrochen. Tja, hätten sich mal auf die Scheibe konzentriert. Ja, dann macht ja zu viel Krach. Na, eine Decke. Ja, auf jeden Fall trotzdem. Das ist scheiße, immer über die Beifahrerseite meine Fahrertür aufzumachen. Ja, Jungs. Habt ihr aber nicht gut gemacht. Ja. Nächstes Mal, wenn in die Beifahrertür. Ja, dann in die Beifahrertür. Da liegt das wertvolle Zeug schon auf dem Sitz. Ja. Nee, und diese Autokärtchen, die kennst du. Ja. Ja. Und der sammelt die halt und der bewertet die dann so ganz ernsthaft, als wären es Kunstwerke. Ne? Mhm. Der hat auch ein Museum, also ein Online-Museum dieser Kärtchen und so. Und, ich dachte, weil ich ja den Blogbeitrag dazu gesehen habe, dass es jetzt so nur so eine richtige Karte ist, die am Auto hängt, so wolle Auto kaufen. Nee, der sammelt die. Ja. Und ich habe dem schon einige zugeschickt, weil mir komischerweise gibt es ja eine ganze Menge dagegen. Jetzt hängen die sogar nicht nur schon am Auto, sondern liegen auch im Briefkasten. Ja, das habe ich ihm geschickt und da hat er gesagt, oh, das ist ja eine ganz neue Art, die kannte er noch gar nicht. Ja. Ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass ich Platin-Supporter bin. Für diese Webseite. Bringt sie irgendwas? Nee, aber ihm. Und für mich ist kein Aufwand. Ne? Und deswegen schicke ich ihm das halt immer zu. Und neulich habe ich einen Müllmann gesehen. Ja. Der hat so auf der Straße den Müll eingesammelt hier vor der Tür. Hm. Und ist an den Autos lang gegangen und hat von den Scheiben die Kärtchen abgemacht und hat die mit entsorgt. Echt? Ja. Das ist ja cool. Da dachte ich so, entweder der sammelt die auch. Oder der mag die Leute, die Kärtchen verteilen, einfach nicht. Ja. Ist ja auch richtig so. Wieso? Die machen auch nur einen Job. Trotzdem, jetzt hängt der Müll an meinem Fenster. Ne, vielleicht sind die mal so scharfkantig, dass ich mir mein Fenster gemietet habe. Die fallen alle in die Tür rein. Ja, das ist, glaube ich, das erste Problem. Weil ich weiß, wie viele da schon drin sind. Jetzt weißt du, warum Autos so gut brennen. Ja, aber trotzdem. Soll ja scheiße. Ja, sammel die mal für mich. Ich würde die dem Typen gerne zukommen lassen. Okay. Ja, Holger hat andere, weil er wohnt ja eine Straße weiter. Nee, ist wirklich so. Das ist die Autokärtchen-Mafia. Die haben ja eingeteilte Gebiete. Die Typen sind ja nett oder so. Ich habe die ja schon ein paar Mal gesehen. Und wenn die sehen, du steigst einen, hier, willst du eine Karte an? Ja, ich sag dann immer, ich nehme gleich 3. Für Freunde und so. Ja. Nee, so an sich sind die ja nett und so, aber mich nervt. Also ich hole dann immer mein Sammelalbum raus und gucke und sage, ach nee, habe ich schon. Ja. Zeigst du ihm die denn noch immer, wenn du die mal siehst? Nee, ich, die gehen guck mal ja hier, dann, kennst du den genau, schon? Genau. Ey, was macht der in meinem Gebiet? Tauschen? Genau, tauschen wäre eine Idee. Ja, diese Fußball Sammelkarten. Genau, das ist doch viel günstiger. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Gibt's sonst? Hast du nicht vorhin auch noch irgendwas mit Post und Abschicken und so? Post? Außer die Gitarre? Ne, war es, als wenn da noch was war. Post, Abschicken, ja, ich weiß nochmal. Ja? Ich werde den Podcast nochmal hören und dann komme ich ja vielleicht nochmal drauf. Ja. Der macht schlapp, den. Ey, Ständer. Der Ständer macht schlapp. Ja. Falsches Mikro schon wieder. Ich muss die Regler mal beschriften. Der hängt hier immer was rum. Das ist aber nur deiner, der hier so runterhängt. Meiner steht hier ordentlich auf dem Tisch. Ich kann mich gar nicht verteidigen. Ach so, ja, so lassen wir es jetzt. Oh, ich krieg den Regler für dich gar nicht mehr auf, Holger. Irgendwie krieg ich keinen Ton mehr hin. Das ist ja komisch. Der geht nicht mehr. Da, er geht schon wieder runter. Siehst du's? Na gut. Siehst du's? Geht er schon wieder runter? Ja. Ach, dann machen wir das in Kombination mit der. Letztes Problem ist ja, pass mal auf, das hat er. Kritisch. Das hat ja einen Grund, warum hier ein Geigenstativ steht. Ja. Und zwar, um zu verhindern, dass beim Beklopfen des Tisches eine Schwingung übertragen wird. Du schaffst es doch ohne. Könnte ich dir ja auch so ein Ding vor die Nase stellen. Du schaffst es auch ohne. Haben wir schon oft genug mitgekriegt, dass du hier immer da ans Kabel ja rammelt und bong und ja. Ja. Gut. Und dein komisches Handtuch hilft ja auch nicht. Doch, das dämpft schon einiges. Ja. Ich stelle mein Ding nicht einfach so auf den Tisch, ich will ja gerne ein Handtuch drunter haben. Ach so, ja. So, falls jemand schwitzen kommt, so tupfen. Genau. Wenn ich mit dem Kopf auf den Tisch falle, dann falle ich weich. Ja. Was steht noch so an in Zukunft? In Zukunft? Ja. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Kannst du mal meine Glaskugel holen? Was du so geplant hast? Was ich geplant habe? Ob da wieder irgendwas Tolles erleben möchtest? Was macht eure Tierparkkarte? Die ist ja jetzt ausgelaufen, genau, aber wir werden beim nächsten Tierparkbesuch natürlich verlängern. Also neu holen. Ja. Ja. Ich mag es, mein Gesicht auf dem Tierpark-Eintrittsausweis zu haben. Und das geht nur mit einer Tierparkkarte. Ja, habt ihr ja auch noch schon alles gesehen? Natürlich, aber oder vielleicht nicht. Nee. Die was? Die Hügel? Die Affen. Die Hügel hinter den Affen. Ach so. Die Hügeltiere. Ja, nee, das mit Rudi ist ja auch noch offen. Mit den, also wir haben ja Rudi? Also wir haben noch er hat ein Engagement im Tierpark, ja, da ein paar Sachen zu reparieren. Ach so, ja, stimmt. Und hattest du im letzten ich erinnere mich dunkel. Da wollte ich ja natürlich mit aktiv werden, aber es ist noch nicht so weit gekommen. Hm? Weißt du, ein Affenstall, den Schrank reparieren oder so? Nee, die haben ja keine Schränke im Affengehege. Weiß ich nicht. War ich schon lange nicht mehr. Ich würde aber gerne mal einen richtigen Zoo. Mal wieder. Im richtigen Zoo? Ja. Ich glaube, also nichts gegen den richtigen Zoo, aber ich glaube, der Tierpark ist schöner. Ja. Die habe ich nicht was gehört, die wollen aus dem Berliner Tierpark in Friedrichsfelde so einen Erlebnispark machen. Mit Riesenrad? Ui. Oder ich weiß nicht. Rennt da eigentlich immer noch dieser V rum? Der V? Da rennt nicht nur einer rum, da rennen mehr rum. Die machen so, ich kann es gar nicht, die machen so ein ganz komisches Geräusch. Aber also die gibt's noch. Natürlich. Die Aras. Kann ja sein, dass die auch nach Jahren irgendwann mal unter die Erde gehen und. Ja, na, das sind vielleicht neue mittlerweile, das kann durchaus sein. Ja. Ja. Nee, ansonsten, nimmt mich ja diese Gitarrengeschichte voll ein. Ja. Wie man sieht. Ich überlege gerade, hat eigentlich, das Video lädt immer noch hoch. Ich weiß es nicht, das, ja, das lädt immer noch schwarz. Hoch. Das ist der Bildschirmschoner. Hm? Tierpark Berlin erlebt. LCDs brauchen noch gar keinen Bildschirmschoner mehr. Ja, aber es verbraucht ja weniger Strom, wenn der Bildschirm schwarz ist. Ach so. Also, aber trotzdem leuchtet. Leuchtet schwarz, ja. Ja, was suchst du denn jetzt? Ich wollte gerade gucken, ob ich eine Info finde zu der Geschichte, was ich meinte, gehört zu haben, dass der Berliner Tierpark ein Erlebnispark werden möchte. Ach so, mit Achterbahn. Wusch, im Schnelldurchlauf alle Attraktionen mal sehen. Sicherlich nicht sowas, sondern eher, dass man auf den Affen reiten kann. Und ach so. sich vom Gorilla durchs Gehege tragen lassen kann. Ja. Ja, nee, sonst. Mit den Katzen spielen. Urlaub steht an. Wann denn? Anfang Juli. Und was macht er? Eine Woche. Hat eine Woche. Balkonien. Nee, natürlich nicht. Wie natürlich nicht? Ja, was denn dann? Weiß nicht, wir fahren irgendwo hin, wo ich jedes Mal vergesse, wo, aber ich glaube, es ist an die Seenplatte. Nee, da waren wir schon. So. Mecklenburger Seenplatte oder so. Ja, kommt uns besuchen am Campingplatz. Ja, kann ich machen. Ich fahr, wenn alles klappt und ich Urlaub kriege, fahre ich mit Marien mal hin. Wohin? Lilly und Marien zum Campingplatz. Achso. Mal ein bisschen entspannen. Relaxen. Da kann man sich auch einen Kajak ausleihen, aber da traue ich mich nicht so richtig. Also da muss schon gutes Wetter sein. Weil das letzte Mal, wie ich da war, schwankte das Wetter so schnell um. Und da war auch richtig Wellengang. Da mussten sie ein Segelboot wieder zurückholen, weil es abgetrieben ist. Und den Leuten, die sich einen Kajak ausgeliehen hatten, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, haben sie irgendwie Bescheid gesagt, die möchten bitte im Kanal bleiben. Ja. Also es wird ja noch ein Kanal bis zur Ostsee hoch. Es kommt nur aufs Kajak an. Ja, also es gibt ja richtige Seekajaks, mit denen kann man halt auch echt in der Ostsee fahren. Ne? Ja. Aber optimal ist natürlich die Spree, weil ich hätte dann ein bisschen Angst, als erst fürs erste Mal fahren. Ja, definitiv. Also die Spree, die da, die ist ja richtig ruhig, also die liegt ja still. Und Kajakfahrer kommen übrigens auch gelegentlich mal um, ne? Ja. Ja, wenn man da so umfährt. Also gerade so in Wehren oder so, also in so einem Wehr. Schon habe ich auch vor einiger Zeit erst einen Artikel gelesen, dass da, ja, kommst du da rein mit dem Kajak, bist verloren. Ne? Ja. Passiert. Das ist nicht schön, aber muss man halt echt aufpassen. Ja, naja. Auf jeden Fall hätte ich mal Lust drauf. Weil ich habe auch welche gesehen bei uns am Campingplatz, genau. Hm? Die sind abends angekommen, haben ihr Zelt aufgebaut, haben da geschlafen, dann früh sich gewaschen, alles klar, Keks und dann sind sie wieder los. Und voll richtig schnell. Glaubt man ja mal gar nicht, wie schnell die sind. Zum Kajak, ja. Das hängt immer von dem Fahrer ab. Also ja, das war so, die hatten so ein Zweier-Kajak. Und voll doch richtig mit Gepäck drauf und so. Also ich bin mit dem Einer 6 Kilometer die Stunde gefahren, glaube ich, ja. Und das ist, glaube ich, sogar schneller, als du auf der Spree fahren darfst. Du darfst auf der Spree nur 5 km/h fahren, glaube ich. Mhm. Streckenweise. Und was machst du denn? Wie? Na, da ist der ein Tacho, da wird ja bestimmt kein Tacho dran sein. Ja, na gut, da werden die wohl nicht sagen, ja, oh, bist ja aber ganz schön gerast. Nee, ich hatte ein GPS-Gerät bei, deswegen wusste ich, wie schnell ich gefahren bin. Super. Genau, aber was ich nur sagen wollte, ich hatte neulich einen Anruf wegen unserem Blog und derjenige hatte ein unheimlich gutes Angebot für uns. Mhm. Also jetzt kommt's. Wir müssen zwar, Werbung schalten. Er gibt uns einen Link. Den bauen wir in einen unserer Beiträge ein. Hm. Ja. Sollte man den aussuchen? Nee, den stellt er uns. Achso. Und jetzt kommt das Hammer-Gegenangebot dafür. Hm. Er schreibt uns dafür einen Text. Wie? Ja, für unseren Blog. Ja. Und dieser Text ist suchmaschinenoptimiert. Und den brauchen wir nicht bezahlen, diesen Text. Ja. Hm. Habe ich mich auch gefragt, was will er jetzt eigentlich? Und das Komische ist... Achso, du meintest es aber jetzt ironisch, ja? So mit dem Superhammer-Angebot. Ja, natürlich. Was ist denn das für ein blödes Angebot? Ja, eben. Also, dachte ich jetzt... Ich meine, du schreibst ja selbst. Ja, erstmal bezahlte Links ist ja nicht so sauer. Ja. Ne? Macht man ja eigentlich nicht. Und ganz ehrlich, wenn man einen Link schaltet, dann kriegt man halt dafür auch richtig ordentlich Geld. Ne? Hm. Und nicht nur in so einem blöden, suchmaschinenoptimierten Text. Was man selber macht. Also, ja, ich habe ihm auch gesagt, Du erwähnst ja jetzt nicht, was der macht und so. Ist das so eine private? Nee, das ist die haben wahrscheinlich mehrere Webseiten angeschrieben, ne? Und die werden halt Kunden haben, wo sie sagen, pass auf, wir verkaufen hier ein paar Links. Wolle Seite verkaufen. Genau, Wolle Link verkaufen. Ja, und die suchen jetzt natürlich eine Möglichkeit, irgendwo kostengünstig das unterzubringen, ne? Ja. Und ich meine, so einen suchmaschinenoptimierten Text zu schreiben, da bist du ja The Fucking Queen of Darkness drin. Ja, so, was, ich habe zwar kein Wort verstanden, aber genau so ist es. Und das ist totaler, also da brechst du dir kein Bein aus. Das kostet die kein Geld. Das kostet die nur Zeit. Du bist der Master da dran, meinte ich. Ja, okay, das war mit Queen of Darkness, alles klar. Ja, nee, und auf jeden Fall, die hatten sich per Mail erst bei mir gemeldet und ich hatte erst nicht darauf reagiert und habe dann mal geguckt, wer hinter diesem Unternehmen steckt. Und das ist unter anderem billiger.de und bei billiger.de ist ja ProSieben mit drin. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es ja was Vernünftiges, aber dass die da mit so einem Kram ankommen, also ja. Also ich habe ihm, er meinte dann, als ich sagte, okay, tut mir leid, ich sehe da überhaupt keinen Nutzen für mich und meine Leser. Ja. Und da sagt er, Ja, dann sagen Sie mir, machen Sie mir ein Angebot. Ich sage, nee, tut mir leid, also da finden wir definitiv nicht zusammen. Ja, ja. Aber er will doch was von dir. Ich sage zu ihm, ich sag zu ihm auch, also bei Blogs wird er da mit seinem verkauften Link nicht weit kommen. Also da gab es ja mal große Skandälchen. Aber da müsstet ihr doch eigentlich wissen, wie viele Besucher du am Tag hast, oder nicht? Ich meine, sonst lohnt sich nicht. Die haben schon ihre Mittel, das zu prüfen. Die können ja, das sind ja, manche Zahlen sind ja irgendwie auch, ich weiß nicht, wo wir die gemessen werden. Aber da gibt's schon Mittel und Wege. Ja. Okay. Na gut. Wie auch immer. Ja. Ich hätte mich gefreut. Ich hab's da nicht verpetzt. Du hast gesagt, ich soll darüber nicht reden. Ja. Ich hätte mich gefreut, wenn er gesagt hätte, hier ist ihr neuer Audi TT. Nee. Na, pass auf, wir schicken dir eine Gitarre dafür. Da hätte ich gesagt, ey, es reicht. Es ist kein Platz. Was war denn das? Weiß nicht, Julia hat ein Geräusch. Map, Gitarre, Map. Gibt's nicht. Ja. Genau. Genau, siehst du, warum machst du mit Julia eigentlich keinen Podcast? Nee. Wie, nee? Ich höre ihn nicht mehr. Ich werde es mal heimlich machen. Ich zeichne das einfach heimlich unser Gespräch ja, auf. Ja, genau. Und Einspieler rein, wir reden nicht miteinander. Ja. Holger, ich wollte ja mit dir machen. Ja. Ich rede lieber mit Männern als mit Frauen. Ich rede auch gerne mit dir. Ja, Marien muss mal wieder ran. Ja, Marien macht auch immer alles ganz interessant. Ja. Ich höre immer gerne zu. Ich glaube, die hat auch wieder Lust. Du glaubst? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Ja, ich suche mal unsere Abschiedsmusik hier raus. Ja. Und weil bist du, hast schon Pläne für deine nächste Investition? Irgendwie schon was Interessantes gefunden? Ich hätte ja auch gerne so einen Chaos-Dilator, aber so toll. Also, ja, ich habe schon überlegt, was ich mir als nächstes zulegen möchte, und es wird vielleicht eventuell ein Gitarrenverstärker werden. Aha. Ja, weil meiner ist so steinalt. Neuerer wäre mal ganz. Ja, mach hier dein kleine Mini-Marshall da. Park, genau. Also ja, Pseudo-Marshall. Und Fender. Kannst du dann zum Schuhputzen nehmen. Genau. Nee, aber ansonsten, nee, habe ich noch keine Pläne weiter. Okay. Was macht denn Mick? Ja, man muss sparen, ne? Ah. Erstmal ist Autovorhang. Tja, auch der Porsche will bezahlt sein. Der ist Ferrari rot. Ach, das wäre, genau. Verrat nicht so viel. Die Leute wissen jetzt, dass es sich lohnt, mal an der Tür zu rütteln. Mit dem Kennzeichen B. Ja. Ja. Na gut, okay, ja. Wir hören uns demnächst wieder. Ja, genau. Und Heuer, komm gut ins Bett. Ja. Gute Nacht. Bis demnächst. Macht's gut. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.